Machten sich dort auf die Suche nach einem Felsen. Kannst du irgendwo einen Felsen sehen, Timmy? Da ist jemand. Die kleine Gestalt dort. Vielleicht kann die uns helfen. Hallo! Hallo! Ist hier der Eingang zur Höhle? Gelaufen. Und das ist ja komisch. Aber schau mal da drüben. Das könnte doch der Felsen sein. George und Timmy liefen auf den Felsen zu. Und tatsächlich befand sich an seinem Fuß eine Öffnung im Felsgestein. Eine Tür aus Metallgitter lehnte davor. Doch war das Schloss kaputt und George konnte sie öffnen. Sie hielt sich an ihr Versprechen und ging nicht weiter als 3 Schritte in den Gang hinein. Gerade so weit, dass sie dort hineinrufen konnte.